Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Und herzlich willkommen zur 15. Vorstandssitzung des 16. Landesvorstands der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Wir haben heute den 16. November. Wir beginnen heute pünktlich, 20.30 Uhr. Anwesend sind der Balli, der Martin, der Sven, die Vako und die Isan. Mein Name ist Vako, ich werde die Sitzung leiten und Elda trägt sich gerade schon netterweise ein fürs Protokoll. Als erstes hätten wir zu beschließen das Protokoll der letzten Sitzung. Gibt es da Einwände oder Enthaltungen? Dann haben wir das einstimmig angenommen und kommen zu den Berichten des Landesvorstands, beginnend mit Sven. Ich danke dir. Ja, die Kandidatenfotos für die GU-Wahl und für den NRW-Wahlkampf sind entsprechend gemacht. Ich habe auch die Sachen entsprechend, die gut aussahen, mit einer Vorauswahl getilgt und die in die NRW-Cloud bereits eingeführt. Das heißt, da können jetzt theoretisch die Kreativen dran. Ich habe die Informationen zu den VKVs Remscheid-Solingen-Wuppertal überarbeitet und nochmal nachgehakt. Wo halt keine Rückmeldungen kam, habe ich zumindest schon mal die Stammtische, die es so nicht mehr gibt, rausgenommen, damit potenzielle Neumitglieder nicht irgendwo dann vor einer geschlossenen Tür stehen. Ich habe noch nachgefragt wegen dem Landesparteitag 2024-1. Da habe ich aber leider keine Rückmeldungen erhalten. Dann gab es noch ein Planungstreffen mit Vako für die NRW-Marine in Fellbad. Da habe ich noch eine Absprache mit dem Referenten getroffen. Ja, und klägliche Versuch, das Krähennest ins Laufen zu bekommen und da den Podcast mit einzupflegen. Allerdings gibt es derzeit wohl ein Problem mit dem ganzen WordPress-System. Dementsprechend muss da jetzt die IT dran. Das folgt also, sobald es technisch wieder möglich ist. Okay, danke dir, Sven. Fragen und Anmerkungen zu unseren Berichten machen wir dann am Schluss, wenn wir einmal durch sind. Und ich mache dann auch direkt weiter. Ich habe nach unserem Beschluss vor 14 Tagen die Geschäftsordnung überall geändert, der Wikiweb-Vorstandsblog und auch die Beauftragungen. Ich hatte Kontakt mehrfach mit Dortmund wegen des Parteitages jetzt am Sonntag. Dann hatte ich ein Orga-Meeting mit dem Thomas wegen der Marina und unserem Slot und dem Begehungstermin und so weiter. Dann war ich am 3.11. im BKO-Mumble, am 7.11. war ich im Rathaus in Düsseldorf auf eine Einladung von Europe Direct. Da ging es um die Europawahl und potenzielle Multiplikatoren, um die Wahlbeteiligung zu steigern. Am 8. November war die UA-Sitzung. Dann, wie Sven schon sagte, haben wir uns zusammengesetzt wegen des Zeitplans der Marina. Dann habe ich die E-Mail auch verschickt und das auch nochmal auf dem Vorstandsblog geblockt. 15.11. Achso, ja, gestern war ich in der LGS, habe den Schlüssel abgeholt, ein bisschen im Lager geguckt, weil wir da ja einige Sachen haben von aufgelösten Kreisgeschäftsstellen. Ein bisschen sortiert, ein bisschen Altpapier, was Martin netterweise dann so peu à peu in die Altpapiertonne bringen wird. Und dann habe ich mich mit Martin nochmal hingesetzt wegen der Kontostände bzw. Verbindlichkeiten der KVs. Sven erinnert sich vielleicht, dass da aus dem Rhein-Erft-Kreis mal eine Rückfrage kam wegen sehr hoher Verbindlichkeiten gegenüber dem LV, die es eigentlich nicht geben sollte, nachdem wir ja noch letztes Jahr Geld verteilt haben. Und der Martin muss da mal schauen, das scheint irgendwie so zu sein, dass diese Finanzseite der Piratenpartei, dass da ein Fehler drin ist im Jahresübertrag. Da muss er sich aber wohl mit dem Bund kurz schließen. Naja, und dann noch so Spams, ein paar Tickets bearbeitet, Telefonate, Kalenderpflege. Ja, das war's von mir. Dann wäre als nächstes der Balli dran. Ja, schönen guten Abend. Nach etwas längerer Abwesenheit habe ich mich jetzt erstmal wieder in unseren Kreisverband eingearbeitet. Der Rest kommt Stück für Stück und wie ich erfahren habe, haben wir am 8.6., einen Tag vor der Europawahl, den Pride Day des CSD in Bielefeld. Das heißt, da können wir einen Tag vorher nochmal richtig Werbung machen. Okay, danke dir. Und als nächstes Lisanne. Jo, jetzt musste ich erstmal die Taste suchen. Okay, ich war in etlichen Sitzungen im Mumble aktiv. Das heißt, ich zähle die jetzt nicht einzeln auf. Es war zweimal die WKO, die AGÖA-Sitzung, die BUFO-Sitzung, die Polgef-Sitzung. Dann habe ich Social Media gemacht und Tickets geschubst. Das war's von mir. Danke, Isan und Martin. Ja, ich habe wieder mal an diversen kommunalen Sitzungen teilgenommen. Musste einige Sachen umorganisieren wegen meiner Abwesenheit in den nächsten 3 Wochen und habe Aufgaben delegiert. Dann hatte ich zusammen mit dem Thomas den Ortstermin für die Marina-Veranstaltung, zu später mehr. Und ich hatte das Gespräch mit dem Ratsmitglied wegen möglicher Probleme in dessen Fraktion wegen der potenziellen Spaltung der Linken durch die Wagenknecht-Geschichte. Ja, das war's soweit. Bei dir, Martin, gibt es Fragen oder Anmerkungen? Das ist nicht der Fall. Dann mache ich weiter mit dem Bereich Statistik. Mitglieder, Stand heute 1382, davon 618 stimmberechtigt. Sparkassenbestand, ja, das habe ich in der LGS vergessen, dem Martin zu sagen, er soll doch mal wieder in die Kasse gucken. Stand von Ende Mai 158,48 €. GLS Girokonto, Stand heute 9.248,86 €. Zinsertragskonto unverändert 29,99 €. Dann haben wir die Stadtsparkasse Düsseldorf, Girokonto 56.223,21 € und das Renditekonto 186.724,01 €. Die VKV-Kontostände findet ihr immer auf unserem Vorstandsblog vorstand.piratenpartei-nrw.de. Unter Kontostände stand ist der 5. Juni, aber da hat sich auch nichts getan. Gibt's Anmerkungen dazu? Dann mache ich weiter mit den Terminen. Morgen, 17.11. ist wieder die WKO-Sitzung im Mumble, also diese Bund-Länder-Sitzung. Dann haben wir am 19.11. den Kreisparteitag in Dortmund mit anschließender Vorstandssitzung. Im Protokoll ist ja auch eine Wiki-Seite verlinkt. Am 22. November die ÖA-Sitzung im Mumble. Am 23. November haben wir eine Mitgliederversammlung in Duisburg. Am 25. ist unsere Marina in Velbert. Dazu gibt es auch Links im Pad zum Programm und zur Einladung. 2. bis 3.12. ist der Bundesparteitag in Hamburg. Dann haben wir die Deadlines zur Europawahl für die Unterstützungsunterschriften. Einmal der 31. Januar für die Unbestätigten und dann der 1. März für die Bestätigten. Also bis zu dem Zeitpunkt müssen die Formulare in der Bundesgeschäftsstelle in Berlin sein. Noch nicht terminiert haben wir unseren Landesparteitag geplant im April nächsten Jahres. Und frisch eingedrängt vom Wally oder nee, von Elder, glaube ich, am 8. Juni den CSD in Bielefeld. Und am 9. Juni die Wahlen zum Europaparlament. Gibt es da Ergänzungen? Okay, die Termine der Piratenpartei NRW und ihrer Gliederungen findet ihr auch auf unserer Webseite, also piraten-nrw.de unter Termine. Wenn euer Stammtisch, eure Sitzung, euer Infostand da nicht eingetragen ist, immer gerne bei mir melden oder an vorstand@ schreiben, dann trage ich das ein. Kommen wir zu den Anträgen. Ticketnummer 512678, Antrag Reisekosten Marina NRW für unsere Referenten. Da habe ich für die Referenten die Reisekosten und die notwendige Besichtigung, die eben schon im Vorfeld erwähnt worden ist, ein Budget von 400 € beantragt. Gibt es da Fragen oder Anmerkungen? Ja, ich glaube, für die Besichtigung brauchen wir kein Budget, aber da es ein Budget ist, brauchen wir kein Geld, aber da es ein Budget ist, ist es auch egal. Ja, genau. Also das wird wahrscheinlich auch nicht so viel werden. Ich habe das jetzt mal hochgeschätzt. Ich hatte unsere Referentin gefragt, wie viel. Und naja, also ich kenne eure Entfernungen da nicht im Kreis Mettmann. Natürlich könnt ihr da auch Kilometer abrechnen, wenn ihr wollt. Ja, wenn es sonst keine Fragen oder Anmerkungen gibt, dann würde ich sagen, stimmen wir einmal durch. Bali. Dafür. Martin. Dafür. Sven. Dafür. Bin auch dafür. Und die Sonne. Dafür. Alles klar, dann ist das einstimmig angenommen. Vielen Dank. Weitere Anträge hatten wir auch nicht. Umlaufbeschlüsse hatten wir auch keine in den letzten 14 Tagen. Dann wären wir jetzt bei Aktuelles aus den Kommunen NRW. Gibt es Neuigkeiten aus den Kreisverbänden oder VKVs? Ich habe was dann nachher im Nö-Teil dazu. Gut, dann nächster Punkt. Aktuelles zur Europawahl. Da haben wir schon ein bisschen was gehört. Fototermin hat stattgefunden. Informationen zur Europawahl findet ihr auch schon auf unserer Webseite, zum Beispiel, wo die Unterstützungsunterschriften hin müssen und allgemeine Infos auch. Haben wir da noch irgendwas Neues? Das ist auch nicht der Fall. Dann wären wir im Prinzip am Ende unserer Sitzung. Außer es hat noch jemand was für sonstiges Wichtiges. Wow, dann sind wir heute flott. Nächster Termin. Überraschenderweise wieder in 14 Tagen. Das ist der 30. November, 20:30 Uhr. Wieder ein Donnerstag, wieder im NRW Mumble. NÖ-Teil haben wir schon angekündigt, gehen wir jetzt gleich noch durch und das Ende der Sitzung heute ist 20:45 Uhr. Yay! Vielen Dank!